Wenn es um Jugendkriminalität geht, da wird es politisch heikel. Da kriegt man ganz schnell den Stempel rassistisch aufgedrückt. Denn die Jugendlichen, die bei uns Ärger machen, sind häufig Migrantenkinder. Ohne Bildung und Chancen, dafür aber mit einem großen Aggressionspotenzial. Wir relativieren, doch der Täter Kult, weil kein Zementiert. Die Brutalität hat extrem zugenommen, besorgniserregend. Selbst ich, die das 16 Jahre lang macht, ist teilweise schockiert darüber, in welcher Art und Weise jetzt vorgegangen wird gegen die Opfer.